Über die Inspektion der Vorpostenbasis der Insel Kali und der Verteidigungstruppe der Insel Zhangze am südlichen Ende des Südwestfrontwassergebietes durch den verehrten Genossen Kim Jong-un berichteten im Zeitraum vom 13. bis zum 15. November die russische Nachrichtenagentur TASS, die guineischen Sender für In- und Ausland und in 7 Nationalsprachen, die Internet-Nachrichtenagentur NK News und die Internet-Homepage Reddit in den USA, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim-Il-Sung-ismus, Kim-Jong-ilismus Student Committees. Die russische Nachrichtenagentur Primordie 24, die chinesische Internet-Homepage Huanqi Wang, die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands, die Nachrichten über die verurteilten Leitungen und die Internet-Homepages des Nationalen Soziologie Student Committees der Demokratischen Republik Kongo und der britischen Sun Gun Politik Student Gesellschaft zeigten die Bilder von Marshall Kim Jong-un.